haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Feuerwerk. Der Schweizer Nationalfeiertag zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass eine Unmenge von Feuerwerk bereits Tage vorher verpulvert wird und brave Politiker brave Reden vorbereiten, die den braven Stimmbürgern garantiert nicht die Lust auf die Bratwurst vermiest. Stefan Landwehr gehörte zu den Patrioten, bei denen die Schweizer Fahne das ganze Jahr über auf der Terrasse weht. Ich bin berühmt für mein Feuerwerk. Jedes Jahr kaufe ich neue Raketen, neue Modelle, kombiniere, ja, komponiere das schönste Feuerwerk der Wohnsiedlung Tag. Und ich soll Ihnen bei der Beschaffung moderner Raketen behilflich sein. Vielleicht Bazookas oder eine nette kleine Mittelstreckenrakete. Das Feuerwerk wurde in China erfunden. Genauso wie die Glasnudeln. Weshalb aber werden am 1. August keine Glasnudeln angezündet? Das Feuerwerk symbolisiert einerseits die Freude, andererseits die Wehrhaftigkeit. Ein richtiger Schweizer sollte mindestens 10 Raketen abfeuern. Und wie viele davon richten Sie auf Nachbars Haus aus? Das ist eine friedliche Wohnsiedlung. Gut, ab und zu gibt es Reibereien, aber seit die Familie Günther ausgezogen ist, hat sich alles beruhigt. Die Familie Günther hat sich nicht an die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens gehalten. Weigerte sich die Familie frühmorgens die Nationalhymne zu singen? Die Familienmitglieder haben die Nachbarn nicht gegrüßt. Und sie weigerten sich, an den wöchentlichen Grillfesten teilzunehmen. Ich meine, was sind das für Menschen, die sich weigern zu grillen? Und was bitteschön soll ich für Sie tun? Nach einer schönen Bratwurst Ausschau halten? Ich möchte auch dieses Jahr das schönste Feuerwerk veranstalten. Leider sind im Hause der Günthers 2 Neureiche eingezogen. Und ich befürchte, dass dieses Paar sich mit großzügigem Feuerwerk bei den Nachbarn einschmeicheln möchte. Und ich soll das Paar ins Ausland entführen, damit Sie in aller Ruhe herumballern können. Sie sollen diskret in Erfahrung bringen, wie viele Raketen dieser Renzo Schelbert und seine Frau eingekauft haben. Weshalb fragen Sie die beiden nicht einfach? Wenn es so einfach wäre, müsste ich Sie nicht engagieren. Die beiden tun seit Tagen geheimnisvoll. Die haben etwas vor. Die wollen mich blamieren. Vielleicht haben sie Spezialfeuerwerk eingekauft. Vielleicht direkt aus dem Internet. Raketen, die bei uns verboten sind. Riesige Knaller. Und um Mitternacht stehe ich da und alle schauen nur zu den Nachbarn und schreien O und A, wie sie das sonst immer bei mir gemacht haben. Der Patriot lächelte und zeigte mir ein paar seiner Raketen. Er geizte nicht mit Vorschuss, deshalb nahm ich den Fall an, auch wenn ich mir ein wenig albern vorkam, als ich bei den Nachbarn nach Raketen und Vulkanen Ausschau hielt. Doch ehe ich mit meinen Ermittlungen beginnen konnte, kamen 2 seltsame Gestalten auf mich zu. Ist es nicht erhebend zu sehen, wie die ersten Raketen das himmlische Blau erklimmen? Das ist alles zum Kotzen. Ich will nach Hause. Lieber brenne ich 10 Scheunen ab, als mir dieses alberne Feuerwerk anzusehen. Ein bisschen musst du schon selber zur guten Stimmung beitragen, Franz. Wir können später auf den Hügel rauffahren und uns das Höhenfeuer ansehen. Das ist ganz erbaulich. Das ist nichts gegen ein Wohnhaus, das in Flammen steht. Oder die Fabrik letztes Jahr, das war toll. Hat gebrannt wie eine Fackel. Sind Sie Brandstifter von Beruf? Die Psychologen sagen, dass in meiner Kindheit etwas schiefgelaufen ist. Deswegen muss ich jetzt Häuser anzünden. Da drüben, das gefällt mir. Der Dachstock würde fantastisch brennen. Vielleicht sollten wir uns vorstellen. Mein Name ist Meier. Ich kümmere mich um sozial auffällige Jugendliche. Franz Frischknecht ist einer meiner Schützlinge, ein ehemaliger Brandstifter. Ganz so ehemalig klingt der junge Mann aber nicht. Er hat sich geistig noch nicht völlig gelöst von seiner Vergangenheit. Aber ich bin sicher, dass meine Therapie erfolgreich sein wird. Wenn er erst mal sieht und erlebt, wie schön Feuer sein kann, wenn man es sinnvoll einsetzt, dann wird das zur Heilung beitragen. Ich hasse Feuerwerk. Das ist für Kinder. Ich will ein Haus anzünden. Jetzt! Sofort! Erleben Sie hier in diesem wunderbaren Einfamilienhaus Quartier? Diese Frage kann ich glücklicherweise mit Nein beantworten. Einfamilienhäuser brennen nicht so gut. Wohnblöcke sind besser. Vielleicht sollten Sie den jungen Mann an die Leine nehmen. Man muss ihm eine Chance geben. Ich bin überzeugt, dass meine Therapie Wirkung zeigen wird. Höhenfeuer und Feuerwerk werden dich kurieren, Franz. Danach wirst du dich nur noch nach bengalischem Feuer sehen. Das ist alles Kinderkram. Ein Feuer muss unkontrolliert wüten. Diese Naturgewalt, diese Hitze, dieses Knistern, diese Wucht. Ich bin süchtig nach Feuer. Vielleicht sollten Sie dreimal täglich ein Streichholz essen. In meinen Träumen, da bin ich Nero, da zünde ich Rom an. Was für ein Ereignis. Ja, ganz, ganz ruhig bleiben, Franz. Tief durchatmen. In ein paar Stunden schon wirst du dich nicht mehr nach einem Feuer sehnen. Dann wirst du gesund sein. Dank mir. Franz Frischknecht schnupperte in der warmen Nachmittagsluft. Mir fiel der Geruch ebenfalls auf. Als ich mich umsah, entdeckte ich, dass ich vor dem Haus des Ehepaars Schelbert gelandet war. Jenem Ehepaar, vor dessen Feuerwerk sich mein Klient so sehr fürchtete. Sehen Sie, es gibt Menschen, die lesen Bücher, andere gehen ins Kino oder werden Alkoholiker. Wir ziehen es vor, Grillfeste zu veranstalten. Genau, weil das perfekte Grillfest ein kleines Kunstwerk ist. Alles muss stimmen. Die richtige Zusammensetzung der Gäste, das Fleisch, der Fisch, der Grill und natürlich das Wetter. Alles kann man ja nicht selber beeinflussen. Das ist auch das Faszinierende daran. Kein Grillfest gleicht dem anderen. Ja. Sie sind etwas früh dran. Der Aperitif ist erst in 2 Stunden vorgesehen. Das macht nichts, das macht nichts. Ich bin nämlich weder vorgesehen, noch mache ich mir etwas aus Grillfest. Sind ein Philosoph hat einmal gesagt, ich denke, also bin ich. Ne? Genau. Man kann das auch auf den Grill ausweiten. Ich denke, also grill ich. Ne? Ja, Grill ist nämlich nicht einfach Grill. Ne? Unser Grill ist eine Spezialanfertigung. Den finden Sie in keinem Katalog. Das Spezielle daran ist, dass die Sonnenstrahlen aufgefangen werden und dem Fleisch eine sozusagen natürliche Bräune verleihen. Und wir verwenden keinen Brandbeschleuniger, keine Metertabletten und auch keinen Sprit. Jawohl. Ein Grillfeuer, das nicht von alleine überlebt, ist kein echtes Grillfeuer. Das ist wie ein Mensch, der an Maschinen hängt, damit er atmen kann. Ja. Wir üben täglich am perfekten Grillen, auch bei Regen, Schnee und Kälte. Das Grillen ist sozusagen eine Lebensphilosophie, ne? Den wahren Bon Vivant erkennt man an der Fähigkeit zu grillen, ne? Genau. So etwas kann man sich nicht kaufen, das muss man üben. Im Gegensatz zum perfekten Feuerwerk, das man sich überall kaufen kann. Das Feuerwerk schon, nicht aber die Philosophie, die dahinter steckt. Hinter allem steckt nämlich eine Philosophie, ne? Das perfekte Feuerwerk unterscheidet sich nicht groß von dem perfekten Grillfest. Es genügt nicht hunderte von Raketen abzufeuern. Man muss das auch mit der richtigen inneren Einstellung machen. Sie beten, bevor Sie Raketen anzünden. Das Schöne am Feuerwerk ist, Sie Raketen mit Geld in Luft auflösen. Ja. Sichtbar, erlebbar, hörbar. Das ist fantastisch. Das ist philosophisch. Und wie viel Geld möchten Sie dieses Jahr in Luft auflösen? Über Geld redet man nicht. Man hat es und verpulvert es. Oder man investiert es in das perfekte Grillfest, ne? Genau. Vielleicht sollten wir es jetzt noch mit den Lachsforellen versuchen. Sie schmeißen die Würste alle weg. Ja, man kann doch nicht alles essen. Na, um die perfekte Wurst hinzukriegen, muss man ungefähr 35 Würste braten, ne? Genau. Möchten Sie eine Wurst mit auf den Weg nehmen? Das sind im Übrigen alles Würste von glücklichen Tieren, ne? Nur glückliche Tiere liefern das richtige Fleisch für ein glückliches Grillfest. Er reichte mir eine in Papier eingewickelte Wurst. Sie war heiß und schmeckte nicht übel. Heiß war es auch im Garten von Frau Heuert. Eine junge, spärlich bekleidete Frau zeigt auf einen Mann, der neben einem kleinen Fischteich lag. Was machen Sie hier? Und was macht dieser Mann hier? Das ist ein privates Grundstück. Ich bin ganz privat unterwegs. Und dieser junge Mann liegt offenbar tot in Ihrem Garten. Den habe ich gar nicht gesehen. Hat er einen Hitzschlag gekriegt? Oder ist er von einer Rakete getroffen worden? Sieht mir eher nach Steinschlag aus. Hier gibt es aber keine Felsen. Jemand hat die Schädeldecke des Mannes zertrümmert. Hier im Garten, während ich sonnenbadete. Ich habe Musik gehört mit dem Walkman. Ich habe nichts gehört. Und natürlich auch nichts gesehen. Kann man den Mann nicht woanders hinbringen? Der hat doch hier im Garten gar nichts verloren. Vielleicht wollte er Sie überraschen. Ich kenne den Mann nicht. Er hat hier nichts verloren. Und was ist mit den Feuerwerkskörpern, die neben ihm liegen? Was soll schon damit sein? Ich mache mir nichts aus Feuerwerk. Das verängstigt nur die Tiere. Diese Knallerei geht mir auf den Geist. Und Ihnen gehört dieses Schmuckehaus ganz allein? Das Haus gehört meinen Eltern. Die sind in Südafrika in den Ferien. Ich bin Studentin und lebe in einer kleinen Einzimmerwohnung ohne Balkon. Deshalb komme ich hierher, um mich zu bräunen. Bitte schaffen Sie diesen Mann weg. Er zieht alle Fliegen an. Das ist ekelhaft. Sie errötete leicht, was farblich ganz gut zu ihrem Bikini passte. Mein Klient war unauffindbar. Genauso wie der Sozialarbeiter, der sich eigentlich um den Brandstifter, der tot im Garten lag, hätte kümmern sollen. Wenig später kümmerte sich die Polizei um die Leiche. In der Nachbarschaft verbreitete sich die Nachricht über den Leichenfund wie ein Lauffeuer. Für einige Minuten schwiegen die Raketen und die Würste auf den Grills wurden ihrem brutzelnden Schicksal überlassen. Doch schon bald kehrte wieder Ruhe ein. Nicht so im Garten, in dem ich die Leiche entdeckt hatte. Ich bitte Sie, junge Frau, Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, nichts gesehen und nichts gehört zu haben. Behaupten kann ich so viel ich möchte und was ich möchte. Ich kenne meine Rechte. Ganz im Gegensatz zur Polizei, bei der die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Wir tun unsere Pflicht, Maloney. Und dazu gehört es, unbrauchbare Zeugen so lange zu befragen, bis eine brauchbare Zeugenaussage dabei herausschaut. Ich habe den Mann nicht gesehen und ich habe den Mörder nicht gesehen. Aber Sie wissen, dass es ein Mörder war. Ein Mörder, zwei Mörder, drei Mörder, ist doch egal. Gesehen habe ich gar nicht. Der Tote war vorbestraft. Brandstiftung. Vermutlich wollte er Ihr Haus anzünden und Sie haben ihn mit einem Stein erschlagen. Jetzt weiß. Ich lasse mir das nicht länger bieten. Dieser Mann hat sich illegal in diesem Garten aufgehalten. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Und jetzt gehen Sie mir bitte aus der Sonne. Es war höchste Zeit für eine Rast. Im einzigen geöffneten Restaurant weit und breit saß der Sozialarbeiter bei einem Glas Süßmost und trauerte über seinen je aus dem Leben gerissenen Schützling. Ich setzte mich zu ihm. Wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass meine Therapie versagt hat. Wieso? Franz Frischknecht hat kein Haus angezündet. Er wurde lediglich ermordet. Aber er redete ununterbrochen von Brandstiftung. Franz war wie ein Sohn für mich, leider ein etwas missratener Sohn. Wohnen Sie in dieser Gegend? Oder haben Sie sich die Wohnsiedlung zufällig ausgesucht für die Therapie Ihres Schützlings? Diese Siedlung ist stadtbekannt für tolles Feuerwerk. Die Bewohner liefern sich regelrechte Wettkämpfe. Hier, so stellte ich mir vor, kann Franz gesunden. Was nun ganz und gar nicht eingetroffen ist. Weshalb haben Sie Ihren Schützling unbeaufsichtigt gelassen? Er hat plötzlich sehr geheimnisvoll getan und ist verschwunden. Ich gestehe es ungern, aber er hat meinen Wagen genommen und ist weggefahren. Sehr weit ist er aber nicht gekommen. Mir ist es völlig schleierhaft, was er im Garten der Heuert suchte. Die Tochter Heuert sieht bei Sonnenlicht betrachtet ziemlich lecker aus. Franz interessierte sich nicht groß für Frauen. Feuer war es, das ihn faszinierte. Und wenn er tatsächlich bei einer versuchten Brandstiftung ertappt und erschlagen wurde? Weshalb sollte er das Haus der Heuerts anzünden? Es ist das kleinste in der ganzen Siedlung. Nein, das hätte nicht zu Franz gepasst. Mein Klient saß derweil in seinem Wohnzimmer und brütete über der Rede, die er bei Einbruch der Dunkelheit halten wollte. Auf einem Tisch türmten sich Feuerwerkskörper. Ich war vorhin noch einmal in der Stadt und habe sämtliche Stände abgeklappert, an denen Feuerwerk verkauft wird. Leider ist jetzt nur noch billiger Schrott zu haben, zu überteuerten Preisen. Das gute Feuerwerk ist längst weg. Und türmt sich auf Ihrem Tisch. Was haben Sie herausgefunden, Maloney? Ein Mann namens Franz Frischknecht wurde erschlagen. Das interessiert mich nicht. Er wurde in Ihrer Nachbarschaft tot aufgefunden. Na und? Ich möchte wissen, wie viel Feuerwerk die Schelberts eingekauft haben. Vermutlich eine ganze Garage voll. Das hat nichts zu bedeuten. Entscheidend ist die Qualität des Feuerwerks. Und was ist mit der Leiche? Leichen interessieren mich nicht. Punkt 23 Uhr werde ich auf meiner Terrasse meine traditionelle Erst-August-Rede halten. Und die ganze Nachbarschaft hört Ihnen dabei zu? Es ist mir egal, wer dabei zuhört. Traditionen leben auch ohne Zuschauer. Eines Tages wird man darum betteln, dass ich eine der großen Erst-August-Ansprachen halte in der Stadt. Bis dahin muss ich die Leute mit meinem Feuerwerk beeindrucken. Beschaffen Sie mir endlich einen genauen Einblick in das Feuerwerk der Schelberts. Er kramte aus seiner Hosentasche ein paar Hunderte hervor und reichte sie mir, ohne mich dabei anzuschauen. Ich nahm die Hunderte und besuchte noch einmal die grillbegeisterten Schelberts. Sie hatten bereits einen Berg von Würsten produziert, schienen aber nicht zufrieden zu sein. Also mal ganz unter uns, ne? Letztes Jahr, da hatte ich einmal das Gefühl, die perfekte Wurst gebraten zu haben. Ah, oh, wie das duftete. Naja, leider stellte sich heraus, dass eine Taube auf den Grill gestürzt war und Tauben zählen nicht, ne? Na, es müssen schon allgemein anerkannte Grillspitzen, ne? Es müssen ein... Und nachher lassen wir die ersten Raketen steigen. Die Nachbarn werden Augen machen. Ja, naja, aber es ist noch zu früh, Anita. Ach was, wir haben genug Feuerwerk für die ganze Nacht. Herr Landwehr befürchtet, dass Sie ihm dieses Jahr die Schau stehlen in Sachen Feuerwerk. Natürlich werden wir das. Mein Bruder ist Pyrotechniker. Er hat mir alle Tricks verraten, wie man ein Feuerwerk so gestaltet, dass es nach mir aussieht. Mit Herrn Landwehr zusammen. Damit könnten Sie zum Stadtgespräch werden. Wenn man einem Spießer wie diesem Landwehr eins auswischen kann, dann sollte man das auch tun, ne? Wir wissen genau, dass er zitternd in seinem Haus sitzt und sich vor der Blamage fürchtet, in diesem Jahr nur das zweitbeste Feuerwerk präsentieren zu können. Genau. Wir aber bieten das beste Feuerwerk und das beste Grillfest. Und den besten Mord. Diese Spießer schlagen gleich um sich, wenn jemand ihren heiligen Rasen betritt. Sie glauben, dass die junge Frau Heuer den Mord begangen hat? Die sind doch alle verdorben, wenn man in so einem Milieu aufwächst. Ja. Wir sind hierher gezogen, weil wir das Spießertum bekämpfen möchten. Indem sie das perfekte Grillfest organisieren. Man muss den Spießern Dinge wie Grillfeste und Jassabende entreißen und diese zu echten gesellschaftlichen Anlässen umfunktionieren, ne? Genau. Wenn uns das perfekte Grillfest gelungen ist, aber nur mal so unter uns, ne? Dann werden wir uns dem perfekten Jassabend zuwenden. Ich brauchte dringend ein wenig Luftveränderung. Das Polizeipräsidium war hierfür zwar nicht sonderlich gut geeignet, dafür war es relativ ruhig und es brutzelten auch keine Würste auf perfekten Grills. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher erfreute man sich an einem kleinen Vulkan oder einem bengalischen Zündholz. Heute aber muss man gigantische Feuerwerke veranstalten, um die Nachbarn zu beeindrucken. Vielleicht muss man auch ab und zu einen Brandstifter töten, um die Nachbarn zu beeindrucken. Wir sind in unseren Ermittlungen weitergekommen, Maloney. Ganz von alleine? Franz Frischknecht wurde nicht im Garten der Familie Heuert ermordet. Die Leiche wurde dorthin gebracht. Ohne, dass das Fräulein Tochter im Garten etwas bemerkte. So sind die jungen Leute, Maloney. Hören sich den ganzen Tag diese laute Musik an. Hip-House und tanzen stundenlang, anstatt dass sie die Augen offen halten, um brauchbare Zeugenaussagen machen zu können. Und was ist mit den Nachbarn? Haben die auch nichts bemerkt? Doch, eine ganze Menge. Eine Frau behauptet, dass am frühen Nachmittag ein UFO auf ihrer Terrasse gelandet sei. Und ein Mann will gesehen haben, dass ausländische Agenten mehrere Schweizer Fahnen entwendet haben. Entscheidend ist aber etwas anderes, Maloney. Die Feuerwerkskörper, die neben dem Toten lagen, Attrappen, Maloney. Sehen wir echt aus, sind aber nichts wert. Und wissen Sie, wo wir noch mehr dieser Attrappen gefunden haben? Im Wagen dieses Sozialarbeiters. Wieder einmal hatte mir ein netter Mensch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ehe ich mich auf die Suche nach dem Sozialarbeiter machte, fuhr ich in die Innenstadt und aß eine Pizza. Gemeinsam mit dem ermittelnden Beamten besuchte ich Herrn Meier, den Sozialarbeiter. Er zeigte uns stolz die Gemälde, die ihm seine Ex-Frau hinterlassen hatte, als sie mit einem Lehrer durchbrannte und nicht mehr gesehen wurde. Nicht einmal eine Ansichtskarte hat sie mir geschrieben. Ich liebe sie noch immer und Ich bin mir sicher, dass sie eines Tages zurückkehren wird. Das interessiert uns im Augenblick nicht, Herr Meier. Wir haben bei dem jungen Mann, den Sie angeblich therapiert haben, Feuerwerksattrappen gefunden. Die gleichen Modelle wie jene, mit denen Ihr Wagen vollgeladen ist. Meine Frau ist unbeschreiblich schön und intelligent. Sie ist ein Juwel, auf das es sich zu warten lohnt. Jetzt reicht es, Herr Meier. Ihre Frau interessiert uns nicht. Sie hat mich vor genau 2 Jahren verlassen. An einem... Genau... Brust? Mitten im schönen Feuerwerk. Seither kann ich Feuerwerk nicht mehr leiden. Ich hasse es. Ich kann es nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen. Dann wollten Sie Franz Frischknecht gar nicht mit Feuerwerk kurieren. Sie wollten ihn einspannen für Ihre Zwecke. Was für Zwecke, Maloney? Und seit wann ist Feuerwerk eine Krankheit, die man kurieren muss? Sie geben zu, Franz Frischknecht erschlagen zu haben, Herr Meier. Ich habe ihn nicht erschlagen. Ich habe ihn lediglich benutzt. Sexueller Missbrauch ist genauso strafbar. Ich habe ihn geistig benutzt. Im übertragenen Sinn. Sexueller Missbrauch ist auch geistig übertragbar. Ist auch im übertragenen Sinn strafbar. Das ist wieder typisch, Maloney. Er glaubt, wir hätten noch nie etwas von virtueller Realität, von Cybersex gehört. Haben Sie Herrn Frischknecht auf dem Internet missbraucht? Ich habe ihn nicht missbraucht. Ich habe ihn nur angestiftet. Er sollte dafür sorgen, dass an diesem 1. August kein großes Feuerwerk stattfindet, indem er die Feuerwerkskörper durch Attrappen vertauschte. Bei wem sollte er dies tun? Bei Herrn Landwehr? In der ganzen Nachbarschaft. Die sind ja alle total verrückt nach Feuerwerk. Geradezu krankhaft ist das. Sie haben richtiges Feuerwerk durch falsches ersetzt? Und wozu sollte das gut sein? Wollten Sie den Nationalfeiertag sabotieren? Dafür droht Ihnen die Höchststrafe. Und wie sieht die aus? 10 Polizisten, die gemeinsam den Schweizer Psalm singen? Der Gedanke, dass mein Auftrag Franz getötet hat, belastet mich ungemein. Andererseits war Franz ein kranker Mensch. Früher oder später wäre er sowieso für immer und ewig weggesperrt worden. Früher oder später werden auch Sie für immer und ewig weggesperrt. Dafür werde ich schon sorgen. Und jetzt habe ich Hunger. Ich werde mir jetzt eine Bratwurst besorgen. Und wehe, Herr Meier, wenn es sich herausstellen sollte, dass die Bratwurst auch nur eine Attrappe ist. Herrn Meier kullerten Tränen über die Wangen und ich reichte ihm ein Taschentuch. Er erzählte mir detailliert, mit welchen Worten und in welcher Kleidung ihn seine Frau vor 2 Jahren verlassen hatte. Ich hörte zu und tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich verließ Herrn Meier ebenfalls. Das perfekte Grillfest näherte sich derweil seinem Höhepunkt. Leider ist uns ein kleines Missgeschick unterlaufen. Das sehe ich. Sie haben schon mindestens 50 Würste, 30 Steaks und ein paar Fische gegrillt. Und noch immer sind keine Gäste aufgetaucht. Ja, genau das ist ja das Missgeschick. Wir haben vergessen, Leute einzuladen. Das perfekte Grillfest kann natürlich nicht ohne Statisten auskommen. Auch wenn das Ambiente fast alles und die Leute nur Staffage sind. Und was ist mit dem Feuerwerk? Wäre es nicht langsam an der Zeit, die ersten Raketen in den Abendhimmel zu schießen? Das geht leider nicht. Ich habe unsere Garage unter Wasser gesetzt, als ich mich kurz zurückziehen wollte. Ja, sie hat eine Zigarette geraucht und dadurch die Sprinkleranlage in der Garage ausgelöst. Eine tolle Anlage, ne? Also versprüht 5 Liter Wasser pro Quadratmeter. Und jetzt ist das Feuerwerk im Eimer. Alles nass und unbrauchbar. Also ehrlich gesagt, aber kümmern tut mich das nicht groß, ne? Wir haben nämlich beschlossen, ein ganz spezielles Feuerwerk zu machen. Wir ziehen weg. Diese Spießer können uns mal. In genau 10 Minuten. In 10 Minuten wird dieses Haus lichterloh brennen. Und was wird aus dem perfekten Grillfest? Na, das verschieben wir auf unbestimmte Zeit. Ne? Vielleicht auf den nächsten Sommer. Wir haben vor, nach Kalifornien auszuwandern. Dort ist Barbecue eine Religion. Und wir werden die neuen Götter sein. Sie begannen damit, die gegrillten Würste und Steaks einzupacken. Frau Schelbert ging ins Haus und wenig später loderten die ersten Flammen aus dem schmucken Häuschen. Die Nachbarn versammelten sich vor dem Haus und bedachten das Schauspiel mit neugierigen Blicken. Als ich meinen Klienten aufsuchte, zeigte sich dieser wenig erbaut über das Spektakel. Das ist unfair. Das ist niederträchtig. Diese Neureichen schrecken vor nichts zurück. Genauso wie die Altreichen. Sie haben Franz Frischknecht ermordet, als sie sahen, wie er ihre Feuerwerkskörper durch Attrappen austauschen wollte. Sie dürfen jetzt gehen, Maloney. Und was ist mit dem Keller? Bleibt der Wein hier? Nein, den Wein nehme ich mit. Sie kennen sich. Das ist aber eine Überraschung. Ich werde in dieses Haus einziehen. Gratuliere, Herr Landwehr. Wie machen Sie das bloß? An Ihrem künstlichen Hüftgelenk kann es nicht liegen. Ich werde mir in der Stadt eine Wohnung suchen und dieses Haus Frau Heuert überlassen. So großzügig. Und das noch vor dem großen Feuerwerk. Ich möchte, dass Sie gehen, Maloney. Könnte es sein, dass Sie mehr gesehen haben, als Sie der Polizei weismachen wollten, Frau Heuert? Ich habe meine Aussage gemacht. Gehen Sie jetzt. Dieses Haus gehört ab sofort mir. Nicht sofort. Erst nachdem ich meine Erst-August-Rede auf der Terrasse gehalten habe. Er stand auf, nahm sein Manuskript und ging damit auf die Terrasse. Draußen knallte es und der Himmel wurde durch prächtige Feuerwerkskörper erleuchtet. Der Brand in Schelberts Haus war mittlerweile gelöscht worden und der Polizist schaute auf die verkohlten Würste, die noch immer im Garten herumlagen. Wir haben die beiden Pachter, Maloney. Es ist zwar ihr eigenes Haus, aber wo kämen wir hin, wenn die Leute aus einer Laune heraus ihr eigenes Haus anzünden? Herr Landwehr hat gerade sein Haus an eine junge Frau verschenkt. Vermutlich hat diese junge Frau gesehen, wie Herr Landwehr Frischknechts Leiche in ihrem Garten deponiert. Wir werden der Sache nachgehen, Maloney. Jetzt aber sollten wir gemeinsam die Schweizer Nationalhymne singen. Da beiß ich lieber in eine verkohlte Bratwurst. Maloney, der Nationalfeuertag, der Nationalfeiertag ist ein besonderer Tag, Maloney. Er erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, einen Schweizer Pass zu besitzen. Sehen Sie, wenn dieser Tell aus Versehen daneben geschossen hätte, dann würden die Tellensöhne Gesslersöhne heißen. Und die gute Schweizer Bratwurst wäre keine Schweizer Bratwurst, sondern irgendeine Bratwurst. Natürlich ist irgendeine Bratwurst immer noch besser als keine Bratwurst. Aber wem sage ich das, Maloney? Er verstummte und schaute andächtig auf die Lichter, die den Himmel erhellten. Schon kurz nach Mitternacht nahm der Spuk ein Ende. Herr Landwehr gestand nach einem mehrstündigen Verhör die Tat. Und die junge Frau Heuert musste wieder umziehen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Feuerwerk.